Impuls. In Lektionen lernen. Der Mensch lernt, um sein eigenes Verhalten zu schulen. Ein verbessertes Verhalten führt zu einem freieren Leben. Man kann vor Ort zeitnah bestehen und hat eine geringere Mühe dabei, sich einzusetzen und die vorkommenden Sachverhalte richtig zu verstehen. Um überhaupt etwas erlernen zu können, bedarf es der Lektionen. Diese ergeben sich zuweilen von sich aus. Im Umgang mit unserem Alltag können wir diese vorfinden, so wir uns dazu aufmachen wollen, diese zu erkennen. Man sollte es sich nicht aussuchen, was man erlernen möchte und was nicht. Es gilt alles in mäßiger Weise zu meistern. Ansonsten werden die Schwierigkeiten irgendwann überhand nehmen. Dann stecken wir fest, sind blockiert. Diese Lektionen sollen dazu dienen, unser eigenes Bedenken der Dinge mit den Gedanken zu erkennen und uns selbst dabei zu entsprechen. Wo das notwendig ist, werden wir unser Verhalten korrigieren müssen. Das zu tun kann wahrscheinlich manches Glück bei uns freisetzen.